Okay, let's turn to Ephesians chapter 6. Blätter zu Epheser 6. Before we pray. Bevor wir beten. Ephesians 6. Okay, we're going to continue with Ephesians 6 that we began last week, week before last. Also wir werden bei Epheser 6 weitermachen, dort wo wir vor zwei Wochen begonnen haben. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke diesen Morgen. For your kingdom. Für dein Königreich. Your power. Deine Kraft. Your glory. Deine Herrlichkeit. Bless your word to our hearts. Segne dein Wort in unseren Herzen. I pray. Darum bete in ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In light of the introduction, im Lichte der Einleitung, this message took me 28 years to come up with. Diese Botschaft nun 28 Jahre hat diese Botschaft einfach gebraucht, bis jetzt herauskommen kann. I want to begin again at verse 13 of Ephesians 6. Ich möchte beim Vers 13 beginnen von Epheser 6. But today I want to speak about the shield of faith. Aber heute möchte ich über das Schild des Glaubens sprechen. Verse 13. Vers 13. In light of verse 12, let's go. We have to actually go back. Gehen wir zurück noch zum Vers 12. Let's just read from verse 10. Fangen wir beim Vers 10 an. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. For our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Verse 13. Vers 13. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. So that you will be able to resist in the evil day, having done everything to stand firm. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. And having put on the breastplate of righteousness. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. In addition to all, vor allem aber, and this in the King James it says above all, also in der King James Version heißt es vor allem, but more accurately in addition to all, aber akkurater wäre dem hinzugefügt, taking up the shield of faith, ergreift den Schild des Glaubens, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. We'll just stop right there. Da halten wir mal inne. The shield of faith. Das Schild, den Schild des Glaubens. In addition to all. Nämlich hinzufügend zu den anderen Dingen. Let's go back to the three pieces of armor that we already have on. Gehen wir noch zurück zu den anderen drei Teilen, die wir schon bereits anhaben von der Waffenrüstung. We have a girdle of truth. Wir haben den Gürtel der Wahrheit. This is the Bible implanted in my heart. Das ist die Bibel, die in mein Herz hineingepflanzt ist. It's not just the Bible. Das ist nicht bloß nur die Bibel. It's the Bible implanted in my heart. Sondern die Bibel hineingepflanzt in mein Herz. Psalm 119, verse 11. Psalm 119, Vers 11. Thy word have I hid in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen geborgen. That I might not sin against thee. Damit ich gegen dich nicht sündige. Psalm 119, verse 18. Psalm 119, Vers 18. Open my eyes. Öffne mir die Augen. That I might behold something wonderful in your word. Damit ich etwas Wunderbares in deinem Wort erblicke. The girdle of truth. Der Gürtel der Wahrheit. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came by Jesus Christ. Aber die Gnade und die Wahrheit wurden durch Jesus Christus. The breastplate. Nun der Brustpanzer. God's righteousness reflected in my life. Gottes Gerechtigkeit spiegelt sich in meinem Leben wider. God's imputed righteousness. Gottes zugerechnete Gerechtigkeit. Reflected in my life. in meinem Leben sich widerspiegelnd. 1. Johannes 1,9. Wenn wir sündigen, it's not over. Ist das nicht vorbei. You have a breastplate. Dann habt ihr einen Brustpanzer. If you sin, wenn ihr sündigt, and you will sin, und ihr werdet sündigen, we will fail. Wir werden versagen. If we say we have no sin, we make God a liar. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann machen wir Gott zum Lügner. We will fail in many ways. Wir werden in vielerlei Bereichen versagen. Especially with the tongue. Ganz besonders mit der Zunge. In Proverbs, I believe it's 10:17. Ich glaube, in den Sprüchen 10:17 steht, oder 10:18. In a multitude of words, sin doesn't stop. Da heißt es, in der Vielzahl der Worte findet die Sünde kein Ende. If we sin, wenn wir sündigen, if we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, God is faithful and just to forgive us, dann ist Gott treu und gerecht, um uns zu vergeben and to cleanse us of all unrighteousness. Und um uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. This is a breastplate. Das ist dieser Brustpanzer. Christ is my righteousness. Christus ist meine Gerechtigkeit. And I keep going to that eternal bank account and I keep reflecting it in my Christian life. Und ich wende mich immer wieder hin zu diesem ewigen Bankkonto und ich reflektiere das in meinem Leben. I've got two unbelievable pieces of armor on. Ich habe zwei ganz unglaubliche Teile der Waffenrüstung an. I've got God's word. Ich habe das Wort Gottes implanted in my heart. Hineingepflanzt in mein Herz. My mind is being renewed. Und mein Verstand wird dadurch erneuert. It's not easy now. I can see right through the lies of the devil. Und das ist nicht einfach jetzt, aber ich kann durch diese Lügen des Satans hindurchblicken. All the philosophies are so easy to recognize. Alle diese Philosophien sind so leicht zu erkennen. To see where they fall short. Einfach zu sehen, dort, wo sie nicht ausreichen. I've got the truth. I'm not in darkness. Ich habe die Wahrheit. Ich befinde mich nicht in der Finsternis. I've got the girdle on. Ich habe diesen Gürtel angelegt. I'm just walking in truth. Und ich wandle in dieser Wahrheit. I've got the breastplate. Ich habe diesen Brustpanzer. 1. John 1:9. If we confess our sin, he's faithful. 1. Johannes 1:9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu. And if we sin, we have an advocate. Und wenn wir sündigen, haben wir einen Anwalt. 3. We have our feet shod. Und Punkt 3. Wir haben da unsere Füße, sie sind beschützt. So that we can be on the foundation of the gospel of peace. So dass wir auf diesem Evangelium des Friedens stehen können. This word preparation is the word foundation in the Greek. Dieses Wort Vorbereitung ist eigentlich das Wort Grundlage vom Griechischen her. And I'm not moved from the gospel of peace. Und ich bewege mich nicht weg von diesem Evangelium des Friedens. I'm not at war with God anymore. Und ich habe auch keinen Kampf mit Gott. I'm justified by faith. Ich bin gerechtfertigt worden. Romans 5:1. Römer 5:1. Therefore being justified by faith. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. We have peace with God. Haben wir Frieden mit Gott. Peace with God. Frieden mit Gott. But the devil would like to move me away from that. Aber der Satan möchte mich davon abbringen. I know the Bible. Ich kenne die Bibel. I know forgiveness. Ich kenne die Vergebung. And yet I moved away from the foundation. Ich bewege mich da weg von diesem Fundament. Galatians chapter 3. Galater 3. These believers were bewitched. Diese Gläubigen, sie waren verzaubert. They began to move off the foundation. Sie bewegten sich fort von diesem Fundament. Wait a minute. You believe the Bible? Moment mal, ihr glaubt an die Bibel? Well, of course. Ja, natürlich. Wait a minute. You believe in forgiveness? Was, ihr glaubt an die Vergebung? Yes, of course. Ja, sicher. But they're moving away from the crucial point. Aber sie haben sich wegbewegt von dem Punkt, um den es geht. It is finished. Es ist vollbracht. You don't have to add something to this. Du musst da nichts mehr hinzufügen. You don't have to do some kind of works penance. Du musst da nicht irgendeine Art Werksprogramm abspielen. When you're forgiven, you're forgiven. Wenn dir vergeben ist, dann ist dir vergeben. Don't be moved away from this. Also lass dich da nicht davon abbringen. There's security. Da ist die Sicherheit. This is the gospel of peace. Und das ist das Evangelium des Friedens. You are not at war with God. You are His child. Du kämpfst nicht mit Gott, sondern du bist sein Kind. Stand in it. Steh darin. Don't be moved from it. Lass dich davon nicht abbringen. Don't be deceived by some into thinking that you're not complete in Christ. Und lass dich da nicht abbringen, indem du denkst, du bist nicht vollständig in Christus. I got it, Pastor. I'm ready. Ich hab's jetzt, Pastor. Jetzt bin ich bereit. I got it down. Jetzt habe ich's. I understand. Ja, jetzt verstehe ich's. I've been memorizing Bible verses. Ich habe Bibelverse auswendig gelernt. For years. Jahrelang. I've graduated Bible college. Ich habe das Bibelcollege abgeschlossen. I'm ready. I'm ready. Jetzt bin ich bereit. And 1 John 1:9. Oh yes. Und 1. Johannes 1:9. Ja. I confess my sin. Ich bekenne meine Sünden. I've learned. Ich habe das gelernt. There's no sense holding it in. Aber es hat keinen Sinn, das jetzt noch weiter in mir zu halten. Ich gebe das jetzt Gott. And I will not be moved from the foundation. Und ich lasse mich nicht abbringen von diesem Fundament. I'm gonna be established in grace in my heart. Ich werde mich in der Gnade bin ich fest verankert in meinem I'm gonna Herzen. Be very careful. Ich werde sehr achtsam sein. Sure-footed against the devil. Ganz festgestellt auf diesem Boden He's gegen Satan. He's not going to remove me and push me into some additional work system. Und er wird mich da nicht abbringen davon und wird mich in irgendein Werksprogramm hineinstoßen. I'm ready. Ich bin bereit. Send me into the world. Schick mich hinaus in die Welt. Here I go. Hier gehe ich. Wait a minute, you forgot one thing. Moment, du hast was vergessen. What? Was? You forgot your shield of faith. Du hast das Schild des Glaubens vergessen. What do I need a shield of faith for? Wozu brauche ich den Schild des Glaubens? Look at me. Na, schau mich an. Truth. Die Wahrheit. Forgiveness. Die Vergebung. The gospel of grace. Das Evangelium der Gnade. Plus nothing. Und dann nichts mehr hinzu. What more could I want? Was sollte ich da noch wollen? What more could you want? Was könntest du noch da wollen? In addition to all of this. Dazu fügt. And it seems to imply that this is a very complete picture. Und das scheint ein sehr vollständiges Bild eben darzustellen. The objectivity from my mind. Die Objektivität meiner Gesinnung. The blood from my conscience. Das Blut für mein Gewissen. Grace in the heart. Die Gnade im Herzen. The reference point. Das ist der Bezugspunkt. Grace and truth came by Christ. Die Gnade und die Wahrheit, sie kamen über Jesus Christus. Why do I need a shield of faith? Warum brauche ich diesen Schild des Glaubens? Let's read it. Lesen wir das. In addition to all, und dem hinzugefügt, take up the shield of faith. Ergreift den Schild des Glaubens. Now let's read it real slow. Also lesen wir das ganz langsam. With which you, mit dem ihr, who does it now? Wer ist das jetzt? You're going to do something with the shield of faith. Ihr tut etwas mit dem Schild des Glaubens. You're going to do it. Ihr tut das. In addition, take the shield of faith. Also dazu nehmt noch den Schild des Glaubens. The Greek word is receive it. Im Griechischen steht hier empfangt dieses. It's almost like you're handed it. Your armor bearer hands it to you. Es ist beinahe so, als ob dein Waffenträger dir dieses Schild überreicht. Let's say the pastor hands it to you. Also sagen wir, der Pastor übergibt dir das. Your wife hands it to you. Oder deine Frau übergibt dir das. Your husband hands it to you. Dein Ehemann übergibt dir das. Here, the shield of faith. Hier, dieser Schild des Glaubens. Many people don't take up the shield of faith. Und viele Leute ergreifen diesen Schild des Glaubens nicht. They underestimate the devil. Sie unterschätzen den Teufel. We take up the shield of faith with which we. Wir aber ergreifen den Schild des Glaubens, mit dem wir. Will be able to extinguish. Mit dem wir alle. All the flaming arrows of the evil one. Mit dem wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. We extinguish. Wir löschen das aus. We put it out. Wir löschen sie aus. We put it out. Wir löschen sie aus. Have you ever put out a fire? Habt ihr schon jemals ein Feuer ausgelöscht? One time when I was a little boy, als ich mal ein kleiner Junge war, my brother and my friend and I were in the woods. Da waren mein Bruder und ein Freund von mir im Wald. My older brother. Mein älterer Bruder war es. He takes a match. Er hat ein Feuerzeug and genommen. He throws it in a pile of leaves. Und hat es da hineingeschmissen in das Laub. And my friend stamps it out. Und mein Freund springt drauf und tritt das aus. And my friend says, I'm not going to do it next time. Und dann hat mein Freund gesagt, beim zweiten Mal mache ich das nicht mehr. My brother throws another one in. Mein Bruder wirft nochmals ein Streichholz hin. My friend says, I'm not going to stamp it out. Und mein Freund hat gesagt, ich werde es jetzt nicht mehr austreten. He stamps it out. Also er tritt es jetzt aus. And he says, next time I tell you, I'm not stamping it out. Und dann sagt er wiederum, aber das nächste Mal sage ich dir, ich werde es nicht mehr austreten. My brother takes another match, throws it in the leaves. Mein Bruder nimmt wiederum ein Zündholz und schmeißt hinein in das We're Laub. All watching it. Nun schauen wir alle zu. Nobody's stamping it out. Und keiner tritt drauf. And then we couldn't stamp it out. Und dann konnten wir es nicht mehr it auslöschen. Started a forest fire. Das war dann ein großes Feuer. And my father and men and everybody came and they're putting out this huge fire. Und dann kam mein Vater und alle anderen Männer und sie löschten dieses Feuer. The devil wants to start a fire with us. Und der Teufel möchte bei uns dieses Feuer entzünden. And do not underestimate this morning. Und unterschätzt das heute Morgen nicht. I say this with 28 years of experience. Ich sage das aus dieser 28-jährigen Erfahrung heraus. And I don't care if you've graduated Bible college. Und mir ist es gleich, ob ihr eine Bibelschule abgeschlossen habt oder nicht. I don't care who you are. Mir ist gleich, wer ihr seid. The devil will blow you off your feet so fast. Weil der Teufel, er wird dich so schnell aus den Angeln heben. If you don't put your shield of faith up. Wenn ihr nicht dieses Schild des Glaubens ergreift, dann werdet ihr da hinunterstürzen. Ganz gleich, wie lange ihr schon als Missionar unterwegs seid. Wenn ihr in Arroganz euer Schild des Glaubens nicht erhebt, dann werdet ihr da untergehen. Weil das ist etwas ganz Ernstes. Wenn diese Soldaten in die Schlacht zogen, they were covered with armor. Da hatten sie eine Waffenrüstung an. So the enemy would take arrows. So wenn der Feind eben die Pfeile nahm. And they would wrap them with a cloth or material. Und sie umwickelten die Pfeilspitzen mit irgendwelchen Materialien. They would dip them in a flammable kind of tar or liquid of some kind. Und das tauchten sie dann in eine Art entflammbares Material ein, Öl oder sonstiges. Of something. Dip it in there, light it. Tauchten das an, ein und entzündeten es und dann schossen sie die Pfeile. Sie schossen die Pfeile. Thing would be coming over the hill. Und diese Pfeile flogen dann and hit you. Boom. Und trafen die anderen. And it didn't matter what kind of armor you had on. Und ganz gleich, welche Rüstung du dann angelegt hattest. When one of those things hit you, wenn dich dieser Pfeil traf, you were in trouble. Dann hattest du Probleme. Because when fire gets under the armor, weil wenn Feuer unter die Rüstung gerät, matter what kind of armor you've got on. Ganz gleich, welche Rüstung du dann anhast. You get fire underneath or in between on your neck. Wenn du da Feuer hast unter der Rüstung oder irgendwo zwischen dem Hals, and you're in serious trouble. Dann hast du große Probleme. Now think about it with me. Nun denkt über das einmal nach mit mir. What this word from the evil one is Poneros. Dieses Wort hier, die feurigen Pfeile des Bösen, das heißt im Griechischen Poneros. Right? From the word Poneros. Das griechische Wort Poneros. It comes from the one who infects. Das ist derjenige, der infiziert. Kakos is the intention of evil. Kakos bedeutet die Intention des Bösen. But Poneros is the infection of evil. Aber Poneros bedeutet infizieren, das Böse infizieren. The contamination of evil. Eine Kontamination durch das Böse. And in 28 years, und in 28 Jahren, my conviction ist meine Überzeugung folgende. That the poison that the devil puts on the end of that arrow, das Gift, das der Teufel am Ende dieses Pfeiles drauf hat, is the bitterness of heart. Ist die Bitterkeit im Herzen. And there's nothing worse than someone who is bitter at God. Und es gibt nichts Schlimmeres als einen Menschen, der auf Gott verbittert ist. Bitter at people. Der verbittert ist in Bezug auf Leute. You check me on this right now. Und das überprüft. You've studied the Bible. Du hast die Bibel studiert. You know all the principles. Du kennst alle Prinzipien. You know the gospel of grace. Du kennst das Evangelium der Gnade. And you are bitter against something. Und du bist aber verbittert in Bezug auf eine Sache. And you know what? You're going down. Und weißt du was? Das wird dich hinunterbringen. You're going down big time. Du wirst da abstürzen. It ganz doesn't groß. Matter if you've been a missionary 45 years. Ganz gleich, ob du Missionar warst schon 45 Jahre. You're lang. Going down. Du wirst da abstürzen. You didn't have the shield of faith up. Du hattest deinen Schild des Glaubens nicht. You just kind of walked into battle either ignorantly. Du bist einfach da so hineinspaziert in die Schlacht, entweder unwissend. Or maybe arrogantly. Oder aus Arroganz heraus. The shield of faith. Der Schild des Glaubens. Do you know what these shields were huge. Diese Schilder waren riesig. If you put it on it, you stand it up, it almost came up, it came up to the guy's chest. Also wenn du den am Boden aufstelltest, diesen Schild, dann kam der bis zur Schulterhöhe. You see this in the movie The Gladiator. Man sieht es auch beim Film Der Gladiator. It's like a wall coming. Es ist wie eine Wand, die da aufsteht. And it was made of leather. Und das waren Schilder mit Leder bezogen. And this leather was dipped in water. Und dieses Leder wurde ins Wasser gelegt. And it was left there, so it was soaking. Und das saugte sich mit Wasser voll. And when these arrows came, und wenn diese Pfeile dann kamen, they would hit the shield. Dann trafen sie die Schilder. And they would be extinguished. Sie wurden aber ausgelöscht. They couldn't burn wet leather. Weil sie konnten dieses nasse Leder ja nicht entzünden. But these arrows were not intended for the shield. Aber diese Pfeile waren ja nicht für diese Schilder gedacht. They were intended to go over the shield. Sie sollten über diese Schilder drüber gehen. In between the shield. Zwischen die Schilder hindurch. To hit something and burst. Um einfach da jemand oder etwas zu treffen. And put fire all over these soldiers. Und dann dort das Feuer zu entzünden bei diesen Soldaten. So they would even take their armor off. Vielleicht, dass sie sogar die Waffenrüstung dann ablegten. It would come in and it would contaminate. Dass das dort hineinkommt und das alles entzündet. It would just cause disarray. Dass einfach da Unordnung entsteht. And they were Chaos. So prepared. Und die waren so vorbereitet. So undefeatable. Die waren so unbesiegbar. Until someone had this very good idea. Bis jemand diese sehr gute Idee hatte. Fire. Feuer. Let's get him with fire. Wir wollen sie mit dem Feuer erwischen. Wow. This happens all the time. Look at Hebrews chapter 12. Das passiert ununterbrochen. Schau doch mal in Hebräer 12. This weapon of the devil. Diese Waffe des Teufels. Will destroy more Christian workers than any other. Wird mehr christliche Arbeiter zur Strecke bringen als alles andere. The shield of faith. Der Schild des Glaubens. If you didn't hear Pastor Schibelli last week, wenn ihr letzte Woche nicht zugehört habt, wie Pastor Schibelli gepredigt you have hat, to get the tape. Dann bitte holt euch dieses Band. Go to the website. Oder schaut ins Internet. God is committed to us. Gott ist uns hingegeben. This is the shield of faith. Das ist dieser Schild des Glaubens. It's not faith in the gospel. Das ist nicht Glaube ins Evangelium. We already have that here. Das haben wir schon da. It's not faith in the Bible. Es ist nicht Glaube an die Bibel. We already have that here. Das haben wir schon. It's not faith in forgiveness. Es ist nicht dieser Glaube an die Vergebung. We already have that here. Das haben wir hier schon. It's faith in God's plan for my life. Das ist Glaube an den Plan Gottes für mein Leben. It's Romans 8:28 on the front of the shield. Das ist Römer 8:28 ganz vorne drauf auf diesem Schild. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. Even better. We know. Noch besser, wir wissen. That God is working all things to the good. Dass Gott alle Dinge zum Guten wirken lässt. That's my shield. Das ist mein Schild. And I have it in front of me. Und ich habe das vor mir. No matter how much of the Bible I know. Ganz gleich, wie viel ich von der Bibel weiß. No matter how secure my breastplate is on. Ganz gleich, wie sicher mein Brustpanzer da auf mir drauf ist. No matter how firm I'm in. I'm standing on the foundation of the gospel of peace. Und ganz gleich, wie fest ich auf diesem Boden des Evangeliums des Friedens stehe. You better be carrying that shield. Du solltest besser dein Schild anlegen. Because bitterness cannot be hidden. Weil Bitterkeit, die lässt sich nicht verbergen. It's all over the face. Die ist auf dem ganzen Gesicht sichtbar. It's undeniable. It's all over the face. Auf dem ganzen Gesicht ist das erkennbar. People walking around, moping around. Die Leute, sie wandern da durch die Gegend. This is bitterness of heart. Das ist die Bitterkeit des Herzens. You don't have your shield up. Du hast dein Schild nicht oben. All of us experience this. Und jeder von uns erlebt das. All of us forget the shield in the car. Alle vergessen wir unsere Schilder im Auto. We're all kind of overly, everything's going fine. Ah, wir sind da unterwegs und sagen, alles ist bestens. We get a job. Wir haben eine Arbeit. Everything's great. Alles ist großartig. And all of a sudden, und plötzlich. What's that? Fireworks? Oh, was ist das? Ein Feuerwerk? It's getting closer. Es kommt immer näher. And you are contaminated. Und du bist dann angesteckt. Something happened. Da ist etwas geschehen. You didn't expect. Du hast das nicht erwartet. And suddenly the whole idea of God's plan. Und plötzlich ist diese ganze Idee vom Plan Gottes is gone. Vorweg. And do you know why? Und wisst ihr warum? Because of my husband. Weißt du warum? Wegen meinem Ehemann. Because of my child. Wegen meinem Kind. Because of my boss. Wegen meinem Chef. Because of this situation. Wegen dieser Situation. The whole idea. Diese ganze Idee. Wait a minute. Na Moment mal. You've been to Bible college? Du warst im Bibelcollege? Wait a minute, you've been in the church for years? Was, du bist jahrelang schon in der Gemeinde? God is working all things for the good. Gott wirkt alle Dinge zum Guten zusammen. Do you not believe? Glaubst du das nicht? Where are you at? Wo bist du denn? Pick up the shield of faith. Ergreif dein Schild des Glaubens. Stop acting like a 5-year-old. Und hör auf, so zu handeln wie ein Fünfjähriger. This is ridiculous. Das ist lächerlich. People act like they're 5, they're in kindergarten. Ja, Leute, die handeln, als ob sie im Kindergarten wären. Blaming people. Beschuldigen andere. Angry at people. Sind zornig über andere. I don't understand this. Ich verstehe das nicht. Accusing people. Sie klagen andere an. Where's the shield of faith? Wo ist dieses Schild des Glaubens? Where's the God who can work all things to the good? Wo ist dieser Gott, der alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt? I was reading an account of one soldier. Ich habe bei einem Bericht eines Soldaten gelesen. He had 220 arrows in his shield. Der hatte 220 Pfeile in seinem Schild. 220 arrows in his shield. 220 Pfeile steckten in seinem Schild. Could you imagine if he didn't have the shield? Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn er dieses Schild nicht hochhält? Could you imagine if we don't have the shield? Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir dieses Schild nicht haben? In the family, in der Familie, in the work, bei der Arbeit, in whatever I do, wo immer wir auch etwas if tun. I don't carry, wenn ich this thing in front of me, dieses Ding nicht vor mir hertrage. Jesaja 14:27. Das sind die zwei Verse, die ich auf diesem Schild drauf habe. Römer 8:28 und Jesaja 14:27. Und da heißt es bei Jesaja, nichts kann den Plan Gottes ungeschehen machen. Nothing can disannul. Zunichte machen, danke. You look at Joseph in Egypt. Schaut einmal beim Josef in Ägypten. You see that he was delivered. Ihr seht, dass er befreit wurde. By his brothers. Dass er übergeben wurde von seinen Brüdern. And he saw God's purpose in it. Und er hat den Plan Gottes darin gesehen. But he had two sons. Aber er hatte zwei Söhne. Right? Manasseh and Ephraim. Den Manasse und den Ephraim. One was Manasseh was bitterness, right? Is that right? Manasseh. It's off the top of my head now. Am I correct? Or am I making a mistake here? Manasseh meant bitterness. Manasseh bedeutet right? Bitterkeit. And then Ephraim. Und Ephraim. I believe it was blessing. Ich glaube, es bedeutet Segen. He, you read the account. Lies einmal diese Berichte. Joseph wanted his older son to be blessed. Joseph wollte seinen älteren Sohn segnen. But it spoke of bitterness. Aber da war die Rede von Bitterkeit. And when Jacob came, und als der Jakob kam, he grabbed the other son. Dann nahm er den anderen Sohn. And Joseph was so upset. Und der Joseph war so verärgert darüber. I think it says he grabbed his father. Da heißt es, glaube ich, er hat seinen Vater gepackt. He says, "What are you doing?" Er hat gesagt, was machst du denn? Dad. Papa, that's not the oldest son. Das ist nicht der Ältere. I want bitterness to be blessed. Ich möchte, dass Bitterkeit gesegnet wird. And he said, no. Und er sagt aber, nein. No, the other one will be blessed. Nein, der andere wird gesegnet. The other one, abundance. Der andere, prosperity Übermaß, will be blessed. Also Übermaß und Wohlstand. Bitterness will not be blessed. Bitterkeit wird nicht gesegnet. And unless this comes out of the heart, here, Hebrews chapter 12. Und wenn das eben nicht aus dem Herzen kommt, hier in Hebräer 12. Vers 16. See to it that no one comes short of the grace of God. Und da heißt es, Verse 15, Hebrews 12. Vers 15 ist das im Hebräer 12. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. That no root of bitterness springing up causes trouble. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. By which many be defiled. Und viele durch diese befleckt werden. Many people don't carry the shield of faith. Viele Leute tragen diesen Schild des Glaubens nicht. They know the Bible. Sie kennen die Bibel. They have the breastplate. Sie haben den Brustpanzer angelegt. They know how to forgive themselves. Ja, sie wissen, wie sie sich selbst zu vergeben they haben. Fail all the time. And they know, oh, yeah, weil forgiven. Sie ja ständig versagen. Lord, I failed, forgive me. Ja, Herr, ich hab versagt. They vergib may mir. Even, und vielleicht. Maybe not, but they may even be firm in the gospel of vielleicht grace. Stehen sie sogar fest in diesem Evangelium maybe. Der Gnade. But they don't carry the shield of faith. Aber sie tragen diesen Schild des Glaubens they're nicht. Bitter. They're angry at sie sind verbittert oder sie sind somebody, erzürnt in Bezug auf eine Situation. Somebody messed up their life. Oder in Bezug auf einen Menschen, der ihr Leben ruiniert hat. Now it can't work to the good. Jetzt kann das nicht mehr zum Guten zusammenwirken. Says who? Wer sagt das? Maybe God just did that. Vielleicht hat Gott genau das eingeleitet. Joseph, maybe God just sold you into Egypt. Joseph, vielleicht hat dich Gott nach Ägypten verkauft. Maybe it was the Lord. Vielleicht war es der Herr. Right? Like we said in Boot, like we said 2 weeks ago here. So wie wir es hier vor 2 Wochen gesagt Perhaps haben. This whole thing was God. Vielleicht war das alles von Gott. To reveal a root of bitterness. Um eine Wurzel der Bitterkeit aufzuzeigen. And that root means it's unseen. Und diese Wurzel, das bedeutet, dass sie unsichtbar ist. And it's there long before the person is bitter at someone else. Und diese Wurzel ist schon da, lange bevor ein Mensch auf einen anderen verbittert wird. And that bitterness Und diese Bitterkeit is against God. Richtet sich gegen Gott. It's against the Lord. Sie ist gegen den Herrn gerichtet. And this is iniquity in the heart. Und das ist Bosheit im Herzen. We'll close with one place in Acts chapter 8. Und wir wollen jetzt noch abschließen mit Apostelgeschichte 8. A little story about a guy named Simon. Da gibt es eine kleine Geschichte über einen Mann namens Simon. Simon is this guy who confesses Christ. Da ist dieser Mann, der Christus bekennt. Acts chapter 14. Es in Apostelgeschichte 14. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John. Als die Apostel hörten, 8:14. This is Acts chapter 8 and verse 14. Also es ist 8:14. Und zwar heißt es da, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. And there was this guy Simon who got saved in verse 13. Und da lesen wir da im Vers 13, dass dieser Simon glaubte und errettet wurde. And then in verse 18. Und dann im Vers 18. When Simon saw that the Spirit was bestowed through the laying on of the apostles' hands, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Look at that. Schau dir das an. Unbelievable. Unglaublich. He put his hands on the guy. Der legt ihm die Hand auf. And the guy got the Holy Spirit. Und der erhält den Heiligen Geist. Wait a minute here. Na, Moment mal. I want to do that. Ich möchte das auch machen. Can't believe he can do that. I can't do that. Ich kann gar nicht glauben, dass der das tun kann. Ich möchte das auch machen. I can't do that. Ich kann das nicht. Peter, come here. Hey, Petrus, komm mal. Come here, I'll talk to you. Just me. Komm mal her. Ich möchte mal kurz mit dir sprechen. You know the thing you did when you laid the hands on? Also, wie du jetzt da die Hand aufgelegt hast. Yeah. Ja. Look. Schau mal. I got $1,000 here. Ich habe da $1,000. I want to do that. Here's $1,000. Ich möchte das auch machen. Da sind $1,000. Give me that power. Gib mir diese Kraft. Oh my gosh. Look what Peter says. Schau doch mal, was der Petrus sagt. The man says, verse 19, give this authority to me as well. Der Mann sagt, gib doch mir diese Vollmacht. So that everyone on which I lay my hands may receive the Holy Spirit. Damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Isn't this worthy? Ist es das nicht wert? Come on, Peter, this is another Christian worker. Petrus, komm, das ist doch ein weiterer christlicher Arbeiter. All Christian workers have the right motive, right? Alle christlichen Arbeiter haben doch die richtigen Motive, nicht wahr? All Christian workers are selfless, right? Alle christlichen Arbeiter sind doch selbstlos, All nicht wahr? All Christian workers are perfectly mature, right? Und alle christlichen Arbeiter sind doch wunderbar reif, nicht wahr? Or are they? Oder nicht wahr? But Peter said to him, Aber Petrus sprach zu May ihm, your silver perish with you. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Because you thought you could obtain the gift of God with money. Weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. You have no part or portion in this matter. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Listen to these words. Und hört euch diese Worte an. This applies to some people in this room today. Und das lässt sich heute hier auf einige im Raum anwenden. For your heart is not right with God. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Your heart is not right with God. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Therefore repent of this wickedness. So tue nun Buße über diese deine Bosheit. And pray that the Lord, if possible, und bitte Gott, ob the intention of your heart may be forgiven you. Ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. What's the reason for this? Und was ist der Grund dabei? Verse 23. Vers 23. For I see Denn ich that sehe, you are in the gall of bitterness. denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst. And in the bondage of iniquity. Und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Iniquity means I have a problem with God. Also Ungerechtigkeit bedeutet, ich habe ein Problem mit Gott. I have a problem with his plan. Ich habe ein Problem mit seinem Plan. But we heard last week, God is committed to us. Aber letzte Woche hörten wir, Gott ist uns hingegeben. God, it doesn't matter what we're going through. Ganz gleich, durch welche Situation wir jetzt da durchgehen. We have one of two choices. Wir haben da eine von zwei Möglichkeiten. We are either gonna go the road of bitterness, wir gehen entweder diese Straße der Bitterkeit entlang, or by faith, we're going to pick up the shield, oder wir nehmen dieses Schild des Glaubens auf, go the road of blessing by faith, und gehen die Straße der Segnungen, the road of goodness, die Straße der Güte. I am confused. Ich bin verwirrt. I'm disappointed. Ich bin enttäuscht. I don't know what's happening. Ich weiß nicht, was da los ist. But God does. Aber Gott wirkt. You're confused. Du bist verwirrt. It's unfair. Das ist unfair. Look at you. Schau mal auf dich. What have you become? Was bist du denn da geworden? You're a fool. Du bist ein Narr. God can't be trusted. Gott kann man doch nicht vertrauen. You're going nowhere. Nirgendwo kommst du hin damit. And the shield of faith comes up. Und dann wird das Schild des Glaubens ergriffen. And you hear the arrows. Und du hörst, wie die Pfeile einschlagen. They're very real. Das sind ganz wahre, and they're reale very Pfeile. Fiery. Und die sind sehr feurig. And if one of them hit you, und wenn dich da einer trifft, if you entertain one of these thoughts in your heart, wenn du auch nur einen Gedanken in deinem Herzen da wirklich Möglichkeit gibst, this, zu wachsen, these arrows, diese Pfeile will burn in your heart, werden in deinem Herzen brennen. And you will be defiled by bitterness. Und du wirst von der Bitterkeit verunreinigt werden. And many are. Und viele sind es. Kenneth Weiss, he's a scholar. Der Kenneth Weiss, ein Schriftgelehrter, he says the word is most. Sagt, most, am meisten. Most Christians are defiled. Also er sagt, die meisten Christen sind von dem verunreinigt. That might be 51%, oder angesteckt. Vielleicht 51%. That might be 70%. Vielleicht 70%. That might be 90%. Aber vielleicht auch 90%. Wer weiß es? Most Christians, also die meisten Christen, are not carrying the shield of faith, tragen diesen Schild des Glaubens nicht. And they hold something in the heart. Und sie verbergen etwas in ihrem Herzen. But today, let's pray. Aber heute wollen wir beten. Peter said, "Repent." Petrus hat gesagt, kehre um. That means bring it to God. Also bring das vor Gott. And say these words. Und sag diese Worte. I have bitterness of heart. Ich habe Bitterkeit in meinem Herzen. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr. And help me. Und hilf mir. To pick up my shield. Mein Schild aufzunehmen. And believe that all things are working to the good. Und zu glauben, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. For those who love God. Für diejenigen, die Gott lieben, die berufen sind gemäß seiner Berufung, let's pray. Zu seiner Absicht. Father in heaven, we thank you this morning. So beten wir, Vater im Himmel, wir danken dir heute for Morgen the armor. Für die Waffenrüstung. Thank you for supplying us with such great promises. Danke, dass du uns mit solch wunderbaren Verheißungen versorgst. For being so involved in our lives. Dass du dich so in unser Leben hineinbegibst. That even when we are delivered unto a situation, sodass, wenn wir einer Situation ausgesetzt sind, it will work to the good. Dass sie dennoch zum Guten wirken nothing wird. Can disannul your purpose. Und nichts kann deinen Zweck verübeln. Bitterness of heart is unbelief. Die Bitterkeit des Herzens ist Unglaube. Toward who you are. Deinem Wesen gegenüber. We pray this morning. Wir beten heute. Lord, forgive me for bitterness. Herr, vergib mir die Bitterkeit. Cleanse my heart. Reinige mein Herz. Please. Bitte. I don't want to be defiled. Ich möchte nicht verunreinigt werden. I don't want to have something against somebody. Ich möchte nichts im Herzen tragen gegenüber jemand anderem. Please cleanse me. Bitte reinige mich. I want to repent of this. Ich möchte da umkehren. And maybe you've never received Jesus as your savior. Und vielleicht ist da jemand, der Jesus noch niemals als seinen Erretter angenommen hat. That means if you die today, you don't know where you're going. So wenn du heute stirbst, dann weißt du nicht, wo du hinkommst. Pray with me. Dann bete jetzt mit mir. Say, dear God, forgive me. Sage, Gott, vergib mir. Cleanse my sin. Reinige mich von meiner Sünde. Please forgive me. Bitte, vergib mir. I want to be clean. Ich möchte sauber sein und rein. Give me the gift of eternal life. Gib mir die Gabe des ewigen Lebens. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. Please forgive me. Bitte vergib mir. Remember, Jesus died. He was buried and he rose from the dead. Erinnere dich, Jesus starb, er wurde begraben und er ist von den Toten auferstanden. And he's here today in spirit. Und er ist heute hier in seinem Geist. He wants to come into your life. Er möchte in dein Leben hineinkommen. Say, Lord Jesus. Sage, Herr Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.